Willkommen im Leben. Willkommen auf Kreativ Meets Blog und dem Podcast Seelengeflüster, die 13. Folge. Mein Name ist Bettina Schott und ich freue mich, dass du hier und jetzt reinhörst. Heute verpasse ich dir eine digitale Heilfastenkur. Was das genau heißt und warum dir die Kur echt gut tut, erfährst du gleich jetzt. Vorab, nein, ich schieße mir jetzt nicht selber ins Bein, wenn ich diesen Artikel hier schreibe bzw. dir hier im Audio aufspreche und alle dazu auffordere, die Kiste, das Handy, das Tablet, whatever, einmal auszuschalten. Ich liebe es, digital unterwegs zu sein, Blogbeiträge zu schreiben, zu podcasten, zu Facebooken, Instagrammen, Snapchatten, Kommentare zu verteilen, Beiträge zu lesen und zu teilen und mich kreativ auszutauschen. Aber gerade im Moment, eben jetzt, habe ich das Gefühl, mir nimmt das alles zu viel Energie und es kommt nichts mehr rein. Weißt du, was ich meine? So wie ein Sieb. Schütte einmal Wasser in ein Sieb. Und ich bin kein Sieb, doch eher so ein Gefäß, das immer halb voll statt halb leer ist. Das Input liebt, Energieaustausch liebt, das Leben liebt und unaufhaltsam kreativ ist. Auf der einen Seite fühle ich mich wie dieses Sieb, das alles, was reinkommt, sofort wieder durchsickert und auf der anderen Seite fühle ich mich voll, überfüllt von Input. Too much. Das ist das Gefühl, das mich heute Morgen beschleicht und nachdem ich weiter E-Mails beantwortet und Facebook-Nachrichten gecheckt und Likes verteilt und geteilt habe und, habe ich mein Handy ausgeschaltet, den PC zugeklappt und mir meinen Hund geschnappt und bin erstmal eine Runde spazieren gegangen. Naturschnuppern. Kopf klar bekommen. Um jetzt diesen Artikel für dich zu schreiben und dir folgende Kur zu verordnen, die ich mir eben gerade selbst verordnet habe, vor 2 Tagen. Kuranleitung digitales Heilfasten. Erstens, wenn die Schultern einmal schwer werden und es eng wird im Brustraum. Zweitens, deine Ideen sich verflüchtigen. Drittens, du krampfhaft und angestrengt wirst. Viertens, ein Kloßgefühl im Hals spürbar wird. Fünftens, ein mir ist alles zu viel Gefühl sich einstellt. Sechstens, deine Aggro-Schwelle steil anschwillt. Siebtens, du dich fragst, warum mache ich das überhaupt alles hier? Dann wird es Zeit für die digitale Heilfastenkur. Tag 1. Schalte dein Handy, Smartphone, iPhone sofort aus. Aus, also richtig aus. PC, Tablet, iPad runterfahren, ausschalten. Mach dich leer. Einen ganzen Tag kein Input. Wow, das ist gar nicht so einfach, gell? Kein Handy, kein Fernsehen, kein Buch, kein Telefonat, einfach mal nix. Mach dich bewusst leer. Und dann genieße die Leere. Einfach mal nix müssen, sollen, können, machen. Einfach mal das Nix genießen. Tag 2. Alles bleibt aus. Handy, PC, Fernseher. Halte den Gedanken aus, dass du jetzt ganz viel versäumen wirst und du nicht erreichbar bist. Es ist nur dein Kopf. Alles gut. Lass die Welt für heute einfach mal stillstehen und genieße weiter das digitale Nichtstun. Für was hast du jetzt Zeit? Schrank ausmisten, die Wintersachen wegpacken und Sommersachen rausholen, im Garten oder auf deiner Terrasse wursteln, Blumen einpflanzen, deinen Kräutergarten neu anlegen, auf dem Liegestuhl liegen, den Wolkenbildern zuschauen, dem Gras beim Wachsen zu hören, Eis schlecken, küssen, Auto putzen und ihn aufsaugen, was Leckeres kochen und vorher mal wieder schön entspannt einkaufen gehen, so beim Gemüsehändler, knackig frische Zutaten einkaufen, zum Friseur gehen, ins Freibad oder einfach mal in deinem Hängesessel abhängen? Tag 3. Immer noch alles aus. Keine E-Mail oder sonstiger digitaler Check. Lass es sein. Heute spürst du, wie du dich langsam, aber sicher entspannst, deine Schultern locker werden und deine Stimmung sich hebt. Du spürst das Leben. Deine Kreativität, deine Ideen fangen wieder an zu fließen. Mit dem Spaß an den einfachen Dingen, die wir gerne tun, wie zum Beispiel Laufen, Malen, Fahrradfahren, Kochen, Ordnung schaffen, Gärtnern, kommt auch wieder unsere Energie zurück. Denn genau hier steckt sie drin. Die Lebensfreude, die Lebensenergie. Tag 4. Wieder zurück. Tauche langsam, Schritt für Schritt in die digitale Welt ein. Na, hast du viel versäumt? Ist dir wirklich was durch die Lappen gegangen? Wie viele Nachrichten, Facebook-Neuigkeiten sind dir entgangen? Ist die Zahl für dich erschreckend? 350 E-Mails, 25 WhatsApp-Nachrichten, 89 Facebook-Neuigkeiten, 2 Freundschaftsanfragen und 4 offene Chats, 12 SMS-Nachrichten. Und jetzt stelle dir abschließend die Fragen, was habe ich wirklich versäumt? Was habe ich gewonnen? Wie fühle ich mich jetzt? Was werde ich fortan verändern und mit in meinen digitalen Alltag nehmen? Lass die digitale Welt nicht größer werden als deine Welt. Denn das große Energieleck besteht darin, dass wir automatisch anfangen, uns zu vergleichen. Uns nicht sofort gesehen fühlen, enttäuscht sind über zu wenige Likes oder einen üblen Kommentar. Das Ego liebt all diese Dinge, sucht Bestätigung und Erfüllung, will sich mitteilen und gelobt werden. Wir werden dabei getriggert, ob wir wollen oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wer kann sich dem wirklich entziehen? Frage dich immer und immer wieder, wie du dich dabei fühlst. Wie fühlst du dich gerade jetzt, wenn du diesen Beitrag liest? Welche Gedanken gehen dir dabei durch den Kopf? Beurteilst du? Verurteilst du? Kommt ein Ja, aber? Tue jeden Tag die Dinge, die dir Energie schenken. Jeden Tag. Auch die kleinen Dinge sind wichtig dabei. Einfache Dinge, wie eine Runde spazieren gehen, Steine am Fluss oder am Bach sammeln oder einfach mal bei deinem Lieblingslied im Radio mitgrölen. Vergiss nicht zu leben. Bleib achtsam mit dir und wenn du spürst, dass dir Energie abgeht, dann begebe dich in die digitale Heilfastenkur. Zieh einfach den Stecker. Wenn dir die 3 Tage zu viel erscheinen, dann beginne doch mal mit 3 Stunden. Plane dir feste Zeiten ein, an denen du digital unterwegs bist. Ansonsten out of order. So, und jetzt sag mir mal, was hältst du davon, sich feste digitale Zeiten einzuplanen? Hast du schon mal digital gefastet? Oder kommt das für dich so gar nicht in Frage? Schenkt dir die digitale Welt immer Energie? Hast du dir diese Fragen überhaupt schon mal gestellt? Free Flow. Lass fließen. Schreib mir gleich jetzt deinen Impuls, deine Erfahrungen mit der digitalen Welt ins untere Kommentarfeld. Ich freue mich total drauf. Und wenn dir der Podcast Seelengeflüster gefallen hat, dann freue ich mich über dein Abonnieren und dein Teilen auf den Social Media Kanälen. Ja, und damit ist die 13. Folge vom Podcast Seelengeflüster auch schon zu Ende. Aber wenn du Lust hast, kannst du bald wieder reinhören. Und es wird wieder beginnen, wie alle meine Podcasts beginnen. Willkommen im Leben. Alles Liebe, deine Bettina.